des Al-Qaida-Netzwerks. Noch sind diese Hinweise vage, allerdings wollen sich die amerikanischen Geheimdienste offenbar um keinen Preis mehr dem Vorwurf aussetzen, auf mögliche Gefahren nicht rechtzeitig reagiert zu haben. Klaus-Jürgen Haller berichtet aus Washington. Der Sonntagvormittag steht in Amerika im Zeichen einer ganzen Serie von Polit-Talkshows. Regelmäßig schwärmen dann auch Angehörige der Administration aus, den Standpunkt des Präsidenten zu bekräftigen. Heute Vizepräsident Cheney auf Fox und NBC sowie Sicherheitsberaterin Rice auf CBS, ABC und CNN. Ihr Thema: Variationen dessen, was Präsident Bush Kadetten der Luftwaffenakademie bereits am Freitag sagte. Hätte ich gewusst, dass der Feind am 11. September Flugzeuge zum Töten benutzen würde, hätte ich alles in meiner Kraft Stehende getan, das amerikanische Volk zu schützen. Anfang August, so Sicherheitsberaterin Rice, sei Präsident Bush eine Analyse der CIA, aber keine Warnung vorgelegt worden. Auch die Meldungen der FBI-Außenstelle Phoenix, man solle Flugschulen und hier insbesondere Flugschüler aus dem Nahen Osten überprüfen, hätte, falls sie nicht innerhalb des FBI hängen geblieben wäre, angeblich nicht zur Aufdeckung der Terrorpiloten des 11. September geführt, denn die hatten ihre Ausbildung bereits abgeschlossen. Auf dem Kanal von Fox sagte Vizepräsident Cheney, ein neuer Anschlag auf die Vereinigten Staaten sei fast Gewissheit. Er könne morgen, nächste Woche oder im nächsten Jahr erfolgen. Sie werden es versuchen, wir müssen vorbereitet sein. Bei Präsident Bush am Freitag hieß es, dies ist ein harter Krieg, dies ist ein Feind, der nicht aufgeben wird, verbunden mit der Versicherung, wir werden die Macht Amerikas einsetzen, das amerikanische Volk zu schützen. Einen neuen Akzent setzte heute die New York Times. Amerikanische Geheimdienste hätten in letzter Zeit einen erhöhten Informationsaustausch zwischen Terrorgruppen festgestellt. Abgefangene Drohungen seien vage, aber besorgniserregend. In verkürzter Form schien dies ein Indiz für einen bevorstehenden Anschlag zu sein. Aber es ist nicht das erste, sondern das dritte Mal, dass nach dem 11. September ein solcher erhöhter Informationsaustausch festgestellt wird. Sicherheitsberaterin Rice ruderte denn auch auf CBS erkennbar zurück. Dies seien keine neuen Warnungen. Man habe einen Informationsfluss, der manchmal an Intensität und Volumen plötzlich zunehme. Man müsse sich aber immer fragen, was sagt er dir, wann, wo, gegen wen? Well, this is not a new set of warnings. What we have is a flow of information that has been continuing over a period of time. Sometimes the level or the volume of information will spike. But again, you have to always ask yourself, what does it tell you about when, where, against whom? Und die Antworten bleiben offenbar besorgniserregend, aber auch vage. Wer denn als Kanzler gewählt würde. Stoiber sprach von Heilung der Wunden, wie immer diese auch einmal aussehen mag. Denn solche Ansinnen lehnte der tschechische Ministerpräsident Miloš Zeman heute erneut ab, ebenfalls vor Zuhörern auf einer Gedenkveranstaltung in Theresienstadt. Ein typisches Beispiel dafür, wie der Streit um die Beneš-Dekrete geführt wird. Man redet übereinander, aber nicht miteinander. Die harten Fronten zwischen Tschechen und Sudetendeutschen verhalfen Edmund Stoiber auf jeden Fall zu einem erfolgreichen Tag in Nürnberg. Von dort berichtet Dirk Kruse. Ministerpräsident Edmund Stoiber kritisiert die starre Haltung der tschechischen Regierung und des tschechischen Parlaments. Besonders wendet er sich gegen Äußerungen des tschechischen Ministerpräsidenten Zeman, dem er nationalistisches, verkrustetes Denken vorwirft. Wer die Sudetendeutschen pauschal und kollektiv als fünfte Kolonne Hitlers und als Landesverräter bezeichnet, die mit der Vertreibung eigentlich noch milde davongekommen sind, der geht angesichts von über 200.000 Toten als Folge der Vertreibung zynisch mit dem Leid von Menschen um. Auch fordert Stoiber, die Beneš-Dekrete endlich aufzuheben, die die Vertreibung von rund 3 Millionen Sudetendeutschen aus der damaligen Tschechoslowakei legalisieren. Dass das tschechische Parlament diese Dekrete im vergangenen Monat noch einmal einstimmig bestätigt habe, ohne ein Wort des Bedauerns oder gar der Entschuldigung, sei eines europäischen Parlaments unwürdig, meint Stoiber. Das gleiche gelte für weitere haarsträubende Äußerungen führender tschechischer Politiker. Der tschechische Ministerpräsident legte sogar in der israelischen Zeitschrift Haaretz nach. Dort empfahl er den Israelis, das Palästinenserproblem nach tschechischem Vorbild doch notfalls mit deren Vertreibung zu lösen. Und wer am Beginn des 21. Jahrhunderts die Vertreibung der Sudetendeutschen zur Nachahmung empfiehlt, Der verletzt in eklatanter Weise die europäische Hausordnung. Tschechien müsse sich fragen lassen, wie europatauglich es sei. Kein Staat in der Europäischen Union dürfe Vertreibungen und ihre Folgen billigen. Natürlich steht Stoibers Rede auch unter dem Aspekt seiner Kanzlerkandidatur. Der Ministerpräsident wirft der rot-grünen Bundesregierung vor, sich nicht genügend für die Interessen der Sudetendeutschen einzusetzen und die Anliegen der Heimatvertriebenen ins Museum der deutschen Geschichte stellen zu wollen. Als Schirmherr der Sudetendeutschen, die als vierter Stamm der Bayern gelten, versichert Stoiber den Heimatvertriebenen weiterhin seine uneingeschränkte Solidarität. Auch als Bundeskanzler will er wiederkommen. Auch als Kanzlerkandidat stehe ich zu dem, was ich als Ministerpräsident gesagt habe. Ich habe inhaltlich nichts zurückzunehmen. Im Gegenteil, wenn ich am 22. September zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt werden sollte, dann werde ich Ihre Anliegen voranbringen. Das Unrecht der Vertreibung der Sudetendeutschen müsse von den Tschechen benannt, bedauert und geheilt werden, meint Stoiber. Und das gehe nur, wenn die Betroffenen miteinander über die Vergangenheit sprechen. Deshalb fordert der Unionskanzlerkandidat die tschechische Regierung auf, mit den Sudetendeutschen in Dialog zu treten. Sie hörten Dirk Kruse. Mit der Rede Edmund Stoibers vor den Sudetendeutschen beschäftigt sich auch unser Kommentar um 19.05 Uhr. Jürgen Möllemann, FDP-Chef an Rhein und Ruhr, ist weiter unter Druck. Er soll den Syrer Jamal Khasli auf jeden Fall wieder aus der Partei ausschließen. Für seine harten Worte, in denen Khasli Israels Vorgehen gegen die Palästinenser mit den Methoden der Nazis verglich, hat er sich mittlerweile entschuldigt. Das aber reicht vielen nicht. Jürgen Möllemann ist heute erst einmal auf Tauchstation gegangen. Nur einer der Kritiker sprach laut aus, worum es offenbar bei dem Zank geht. Die FDP würde ihre Wahlchancen im September halbieren, wenn sie Khasli nicht ausschlösse. Das sagte heute Edmund Stoiber, der gerne mit der FDP koalieren würde. Jörg Münchenberg fasst zusammen. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Jürgen Möllemann will vorerst nichts mehr zum Fall Khasli sagen. Das erklärte ein Sprecher der Liberalen in Nordrhein-Westfalen. Möllemann sei verreist und beabsichtige nicht, vor Dienstag tägliche Wasserstandsmeldungen abzugeben, hieß es. Doch so ganz freiwillig dürfte Möllemann den kurzfristigen Rückzug nicht angetreten haben. Schließlich hat auch FDP-Chef Guido Westerwelle nach tagelangem Schweigen am Wochenende die nordrhein-westfälische FDP aufgefordert, sich von Khasli zu trennen. Dieser habe nach seinen inakzeptablen Äußerungen gegenüber Israel keinen Platz bei den Liberalen. Mit dieser Aussage aber hat sich Westerwelle zugleich wie bereits andere prominente FDP-Politiker klar gegen seinen Vize gestellt. Möllemann hatte noch gestern erklärt, er halte die Debatte über den syrischstämmigen Abgeordneten für überdimensioniert. Insofern sei auch ein Parteiausschluss nicht notwendig. Khasli war erst vor kurzem aus der Landtagsfraktion der Grünen aus und in die FDP eingetreten. Längst wächst aber auch der innerparteiliche Druck auf Möllemann wegen seiner scharfen verbalen Attacken gegen den Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Michel Friedmann. Möllemann hatte Friedmann vorgeworfen, mit seiner intoleranten, gehässigen Art sei er für den Zulauf auf Seiten der Antisemiten mitverantwortlich. Vorsichtige Kritik übte inzwischen auch Westerwelle. Jeder in der Partei müsse sich der großen Tradition der FDP bewusst sein und entsprechend seine Worte sorgsam wägen. Zuvor hatte bereits Bundeskanzler Gerhard Schröder die Liberalen ermahnt, sich von den Angriffen Möllemanns gegen die israelische Regierung und Friedmann zu distanzieren. Auch der Kanzlerkandidat der Union, Edmund Stoiber, meldete sich jetzt zu Wort. Möllemann müsse im Fall Khasli den Rückzug antreten und anerkennen, dass er einen schweren Fehler begangen habe, erklärte Stoiber in Nürnberg. Zudem müsse die Auseinandersetzung mit dem Zentralrat der Juden in einer anderen Sprache geführt werden. Unklar ist derzeit, wann die Liberalen über den umstrittenen Parteieintritt Khaslis entscheiden werden. Nach den derzeitigen Planungen will sich der Landesvorstand in Nordrhein-Westfalen am 3. Juni mit dem Fall befassen. Diesen Termin hat auch Möllemann am Wochenende noch einmal bekräftigt. Die Präsidiumsmitglieder Günter Rexroth und Klaus Kinkel fordern dagegen ein Vorziehen der geplanten Sondersitzung. Der FDP-Landeschef von Baden-Württemberg, Walter Döring, ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat inzwischen ein Ultimatum gestellt. Er selbst werde ein Parteiausschlussverfahren gegen Khasli beantragen, falls dieser bis zum 27. Mai noch immer FDP-Mitglied sei. Kolumne am Sonntag. Klaus Bölling bedauert heute, dass die Vermittlung von Politik immer mehr zur reinen Show verkommt. Es ist ja wirklich schön und ein starker Beweis dafür, dass wir es in Sachen Gleichberechtigung der Geschlechter schon weit gebracht haben, dass bei den für den Spätsommer geplanten Duellen zwischen dem Kanzler und seinem Herausforderer die weiblichen Moderatorinnen dominieren. Die Wahrheit ist, dass die Fernsehgewaltigen in ihrem unstillbaren Hunger nach üppigen Einschaltquoten auf einen quasi erotischen Effekt setzen. Und weil die Politik mehr und mehr zum Schaugeschäft degeneriert, weil die Möllemannisierung wie eine Flutwelle über uns kommt, gerät auch der Wahlkampf täglich mehr zum Zirkus. Nur, dass im Zirkus überwiegend Kinder sitzen und das Geschehen in der Arena halt mit Kinderaugen verfolgen. Die Erwachsenenwähler freilich, von den Parteien pausenlos als mündige Bürger umschmeichelt, müssen sich verhohnepiepelt fühlen. Seriöse Politiker, die es Gottlob unter den älteren Repräsentanten auch der FDP gibt, halten Möllemann für einen nicht ungefährlichen Luftikus. Nur hatten sie nicht die Kraft, sich gegen seine 18%-Masche und gegen die abstruse Idee eines FDP-Kanzlerkandidaten aufzulehnen. Möllemann ist beinahe ein Reklamegenie und in Westerwelle hat er ein großartiges Medium gefunden. Nur sollte bitteschön niemand glauben, der Mann sei eine Solonummer. Die großen Parteien verfahren auf ihre Weise nach ähnlichen Rezepten. Sie behandeln, auch wenn sie den Vorwurf entrüstet abwehren, die Wähler, Frauen und Männer gleichermaßen als irgendwie schwachsinnig. Verantwortlich für diese fahrlässige, wenn nicht gleich sträfliche Unterschätzung unseres Urteilsvermögens sind jene Public-Relation-Technokraten, ob sie sich nun in den Büros der SPD Kampa oder im Adenauerhaus gegenseitig an ihren tollen Einfällen berauschen. Die einen haben eben noch auf die Polarisierung zwischen den beiden Hauptfiguren gesetzt, also auf die ganz persönliche Konfrontation. Die anderen verkaufen uns Stoiber als kantig, obwohl der Bayer, nicht anders als die meisten von uns, von dem Bedürfnis nach Harmonie und Konsens geprägt ist und im Internet sogar mit einem Kussmund Zart und Sanftheit verheißt. Inzwischen, vielleicht zu spät, haben auch die neunmal klugen Wahlkampfplaner der SPD begriffen, dass es ein dicker Fehler gewesen ist, den Bayern als Abziehbild von Haider oder Berlusconi abzumalen. Das ist Stoiber eben nicht und die SPD hat einen Pappkameraden im Visier, wenn sie den Mann als die Symbolgestalt sozialer Kälte verdächtig machen will. Das hat als erster unter den führenden Sozialdemokraten der bayerische SPD-Vorsitzende Wolfgang Hoderlein erkannt, den die Kamper-Technokraten hinter der vorgehaltenen Hand jetzt wohl als einen Nestbeschmutzer betrachten. Hoderlein glaubt nur noch mit 51-49% an einen Sieg seiner Partei und fordert von den Genossen in Berlin einen raschen Kurswechsel. Den hat Schröder gerade einzuleiten versucht und will nun jenes Wir-Gefühl aktivieren, dass es trotz aller Spannungen zwischen Brandt, Schmidt und Wehner in der SPD über Jahrzehnte stets gegeben hat. Diesem Wir-Gefühl hatte die Partei die Motivierung und Mobilisierung ihrer Wähler zu verdanken. Mittlerweile ist das Wir-Gefühl fast schon eine Antiquität. Die smarten jungen Herren in den schwarzen Dreiteilern in den Hauptquartieren der Werbeindustrie, denen die Parteien fast blind vertrauen, haben von Politik zumeist wenig oder gar keine Ahnung. Sie wollen Politik verkaufen wie eine Biermarke. Oder es sind Zyniker, die der CDU seinerzeit Schröder als Straftäter auf einem Fahndungsplakat andienten. Und das für teures Geld. Merkel und ihr Generalsekretär fanden das anfangs wohl einen köstlichen Einfall. Es war böse und geschmacklos, nicht anders als das Titelfoto der illustrierten Stern mit einem nackten Kanzler und der billigen und obendrein sachlich falschen Analogie zu Christian Andersens Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Wir sind von der Entmachtung der Politik durch die Werbefritzen nicht mehr weit entfernt. Nicht wenige unserer Politiker werfen sich vor weiblichen und männlichen TV-Moderatoren in den Staub, denn das erste Gebot in unserer telekratischen Gesellschaft lautet doch, wer nicht im Fernsehen ist, den gibt es nicht. Wer das beklagt, der ist, ich weiß es, ein Rufer in der Wüste. Klaus Bölling in unserer Kolumne. Das waren die Informationen am Abend. Detlef Karg war am Mikrofon und wünscht Ihnen frohe Pfingsten.